Missverständnisse. In den folgenden Monaten wurde mir klar, dass es über den Inhalt, die Bedeutung und die Verbindlichkeit zentraler Bestimmungen des Maastricht-Vertrages offenbar grundlegende Missverständnisse gab. Intellektuelle Gründe konnte das nicht haben. So unklar war der Vertragstext nicht, und mir klangen noch die Ohren von den vielen Beteuerungen zuständiger deutscher Politiker aus den 90er Jahren, dass der Maastricht-Vertrag die Stabilität der Währung sichere und eine Transferunion verbindlich ausschließe. Ich ärgerte mich über meine eigene Naivität und Gutgläubigkeit. Jahrzehntelang war ich als Beamter und Politiker Teil des Systems gewesen, war bei den ersten Vorbereitungen für die Währungsunion selbst beteiligt gewesen. 1996 hatte ich mich monatelang mit der Abfassung eines Buches über den Euro abgeplagt und dabei eine umfangreiche Lektüre getätigt. Dabei sollte mir entgangen sein, dass alles nicht so gemeint war, wie es gesagt war. Ich war schockiert. Und eigentlich bin ich es noch heute. Mittlerweile glaube ich aber, dass es bei der Vorbereitung und dem Vollzug der Währungsunion von Anfang der 90er Jahre bis heute grundlegende Missverständnisse gab und gibt, über die sich viele Beteiligte und Beobachter, darunter auch ich, nur nie recht klar wurden.